Erster danach blieb Jesus in Galiläa, denn er wollte nicht nach Judä reisen, weil die Juden dort versuchten, ihn zu töten. Zweiter das Laubhüttenfest der Juden stand bevor. Dritter seine Brüder sagten zu ihm, geh von hier weg und reise nach Judä, damit auch deine Jünger die Wunder sehen, die du tust. Vierter denn niemand tut etwas heimlich, wenn er bekannt werden will. Wenn du solche Dinge tust, dann zeig dich der Welt. Fünfter denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Sechster Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber eure Zeit ist immer passend. Siebter die Welt kann euch nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Taten schlecht sind. Achter geht ihr hinauf zum Fest. Ich gehe nicht zu diesem Fest, weil meine Zeit noch nicht da ist. Neunter das sagte er und blieb in Galiläa. Zehnter nachdem seine Brüder zum Fest gegangen waren, ging auch er hinauf, aber nicht öffentlich, sondern heimlich. Elfter die Juden suchten ihn während des Festes und fragten, wo ist er? Zwölfter im Volk wurde viel über ihn geredet. Einige sagten, er ist gut, während andere sagten, nein, er verführt das Volk. Dreizehnter niemand sprach jedoch öffentlich über ihn, weil sie Angst vor den Juden hatten. Vierzehnter als das Fest schon zur Hälfte vorbei war, ging Jesus in den Tempel und lehrte. Fünfzehnter die Juden wunderten sich und sagten, wie kennt dieser die Schriften so gut, obwohl er nicht studiert hat. 16. Jesus antwortete ihnen, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. 17. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob die Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst spreche. Wer von sich selbst spricht, sucht seinen eigenen Ruhm. 18. Wer aber den Ruhm desjenigen sucht, der ihn gesandt hat, der ist ehrlich und in ihm ist keine Falschheit. 19. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und keiner von euch hält das Gesetz. Warum versucht ihr, mich zu töten? 20. Das Volk antwortete, du bist besessen. Wer versucht, dich zu töten? 21. Jesus antwortete ihnen, ich habe eine Tat vollbracht, und ihr wundert euch alle darüber. 22. Mose hat euch die Beschneidung gegeben, obwohl sie nicht von Mose, sondern von den Vorfahren stammt, und ihr beschneidet einen Menschen am Sabbat. 23. Wenn ein Mensch am Sabbat beschnitten wird, damit Moses Gesetz nicht gebrochen wird, warum seid ihr dann wütend auf mich, weil ich am Sabbat einen ganzen Menschen geheilt habe? 24. Urteilt nicht nach dem äußeren Anschein, sondern urteilt gerecht. 25. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? 26. Und seht, er spricht öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Haben die Anführer vielleicht wirklich erkannt, dass er der Christus ist? 27. Doch von diesem wissen wir, woher er kommt. Wenn aber der Christus kommt, weiß niemand, woher er kommt. 28. Da rief Jesus laut im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst, woher ich komme. Doch ich bin nicht von mir selbst gekommen, aber der, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und den kennt ihr nicht. 29. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. 30. Da versuchten sie, ihn festzunehmen, aber niemand fasste ihn an, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. 31. Aber viele aus der Menge glaubten an ihn und sagten, wenn der Christus kommt, kann er dann mehr Wunder tun, als dieser tut. 32. Die Pharisäer hörten, wie das Volk über ihn sprach. Da sandten die Hohenpriester und die Pharisäer Diener aus, um ihn festzunehmen. 33. Da sagte Jesus, noch eine kurze Zeit bin ich bei euch, dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. 34. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und dorthin, wo ich bin, könnt ihr nicht kommen. 35. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er zu den Griechen in der Diaspora gehen und die Griechen lehren? 36. Was bedeutet dieses Wort, dass er gesagt hat, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und dorthin, wo ich bin, könnt ihr nicht kommen? 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief laut, wenn jemand Durst hat. Soll er zu mir kommen und trinken? 38. Wer an mich glaubt, wie es in der Schrift steht, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39. Das sagte er aber vom Geist, den die Gläubigen empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 40. Da sagten einige aus der Menge, die diese Worte hörten, dieser ist wirklich der Prophet. 41. Andere sagten, dieser ist der Christus. Wieder andere fragten, kommt der Christus denn aus Galiläa? 42. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Christus aus der Familie Davids und aus dem Dorf Bethlehem kommt, wo David herkam? 43. Deshalb entstand eine Meinungsverschiedenheit in der Menge wegen ihm. 44. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, aber niemand fasste ihn an. 45. Die Diener kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern zurück, und diese fragten sie, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? 46. Die Diener antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. 47. Da entgegneten die Pharisäer, seid ihr etwa auch verführt worden? 48. Hat denn einer der Anführer oder einer der Pharisäer an ihn geglaubt? 49. Aber diese Menge, die das Gesetz nicht kennt, sie sind verflucht. 50. Nikodemus, der früher zu Jesus gekommen war und einer von ihnen war, sagte zu ihnen, 51. Verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne ihn zuerst anzuhören und zu erfahren, was er getan hat? 52. Sie antworteten ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, dass kein Prophet aus Galiläa kommt. 53. Danach gingen alle nach Hause.